Doch auch Skamandros ließ seinen Ingrim nicht ruhen. Nein, noch stärker zürnte er jetzt den Peliden und türmte den Schwall seiner Strömung, hoch sich erhebend, und rief zu Simoes mit gellender Stimme: »Lieber Bruder, lass beide die Kraft des Manns uns doch hemmen, denn er wird bald des Priamos große Stadt, des Gebieters, gänzlich zerstören. Die Troer halten nicht stand im Getümmel. Aber steh eiligst mir bei, füll die Fluten an mit dem Wasser aus den Quellen und lasse sämtliche Wildbäche schwellen, lass eine Woge hochsteigen und lauter dröhnen und krachen, Stämme und Steine, dass Einhalt wir tun dem Mann da, dem Wilden, der jetzt gewaltig ist und es gleich zu tun trachtet den Göttern. Weder die Kraft noch sein Aussehen wird ihm, so meine ich, nützen, noch die Waffen, die schönen, die in der Tiefe des Sumpfes liegen werden, bedeckt vom Morast. Und ich werde ihn selber ganz umhüllen mit Sand und Geschiebe über ihn schütten tausendfach. Kein Achaier vermag dann seine Gebeine einzusammeln, so hoch will ich mit Schlamm ihn bedecken. Dort wird ihm auch das Grabmal bereitet. Nicht brauchen den Hügel ihm die Achaier aufzuschütten zu seiner Bestattung.« Sprach's und hob sich im Wirbel und brandete gegen Achilleus, brausend von strudelndem Schaum und Blut und treibenden Leichen. Und die purpurne Woge des himmelentsprungenen Flusses stieg empor, sich erhebend, und riss den Peliden zu Boden. Laut schrie da Hera auf in größter Furcht um Achilleus, dass ihn fort mit sich reiße der große Strom mit den Wirbeln, und gleich sprach sie zu Hephaistos, dem eigenen Sohne: »Auf, erhebe dich, Krummfuß, mein Kind, denn dir gegenüber haben im Kampf wir stets gleich geachtet den wirbelnden Xanthos. Komm jetzt schnellstens zu Hilfe, lass heftig lodern die Flamme. Ich aber werde gehen, um des Wests und des klärenden Südwinds schweren Wirbelsturm von der Salzflut her zu entfachen, der den Troern die Köpfe abbrennen soll und die Waffen schlimme Gluthitze streuend. Und du verbrenn an des Xanthos Ufern die Bäume und wirf ihn selber ins Feuer, nur dass er ja nicht durch Schmeichelworte dich abbringt und durch Verwünschung. Stell nicht eher dein Rasen ein, sondern erst, wenn ich selber schreiend erheb meine Stimme, dann hemme das rastlose Feuer.« Sprach's, und Hephaistos entfachte ein heftig loderndes Feuer. Anfangs flammte das Feuer im Feld und verbrannte die vielen Leichen, die reichlich es füllten, die alle getötet Achilleus. Ganz wurde trocken das Feld und gehemmt das glitzernde Wasser. Wie der herbstliche Nord das frisch befeuchtete Saatfeld schlagartig trocknet zur Freude des Landmanns, der es bestellte, so wurde trocken das ganze Feld, es verbrannten die Toten. Der aber wandte dann gegen den Fluss die strahlende Flamme, es verbrannten die Ulmen, die Weiden und Tamarisken. Und es verbrannten der Lotos, das Zypergras und die Binsen, welche die schönen Fluten des Flusses in Fülle umwuchsen. Schwer gequält wurden in den Wirbeln die Aale und Fische, die in den schönen Fluten hierhin schnellten und dorthin, von dem Gluthauch gequält des überaus klugen Hephaistos. Schließlich brannte der mächtige Strom und erhob seine Stimme: »Keiner der Götter vermag sich dir gleichzustellen, Hephaistos. Auch ich möcht nicht mit dir, dem im Feuer flammenden, kämpfen. Lass ab vom Streit. So möge die Troer der edle Achilleus gleich aus der Stadt vertreiben. Was kümmert mich Streit und was Hilfe?« Sprach es im Feuer lodernd. Es kochten die Fluten, die schönen. So wie ein Kessel siedet im Innern, erhitzt von den Gluten, wenn er das Fett ausschmilzt eines üppig gefütterten Mastschweins, das er überall brodelt, entflammt von trockenem Brennholz, also brannten vom Feuer die Fluten, es kochte das Wasser. nicht wollte weiter erströmen, er stockte, ihn quälte der Gluthauch unter des mächtig klugen Hephaistos Gewalt. Doch zu Hera sprach er inständig bittend nun die gefiederten Worte: Hera, was greift ihn derart zu quälen, dein Sohn, gerade meinen Strom an? Denn gewiss, ich bin dir nicht so sehr schuldig wie die anderen alle, so viele den Troern da helfen. Aber wahrhaftig, gleich hör ich auf, wenn du es gebietest, nur hör auch dieser auf. Dazu will ich dieses noch schwören: nie den Troern abzuwehren den Tag des Verderbens, auch nicht, wenn Troja niedergebrannt wird, vom Feuer verschlungen, lodernd in Brand gesteckt, von den streitbaren Söhnen Achaias. Doch als dies die Göttin gehört, die weißarmige Hera, sprach sie sogleich zu Hephaistos, ihrem eigenen Sohne: Lasse, Hephaistos, Kind, es nun gut sein, Berühmter, nicht ziemt sich, seinen unsterblichen Gott wegen Sterblicher so zu misshandeln. Sprach's, und Hephaistos löschte das heftig lodernde Feuer. Wieder strömte die Woge die schönen Fluten hinunter. Aber als Xanthos Wut war bezwungen, da hörten die beiden auf, denn Hera hielt sie zurück, so sehr sie auch grollte. Doch in die anderen Götter nun fuhr schwer lastender, arger Streit, denn es stürmte ihr Herz in der Brust in zweierlei Richtung, und sie stießen zusammen mit lautem Gedröhn, und die breite Erde krachte, rings schallte der mächtige Himmel. Und sitzend auf dem Olympos vernahm es Zeus. Es lachte vor Wonne ihm sein Herz, als er sah, wie die Götter im Streite sich trafen. Da standen nicht mehr lange sie fern voneinander, denn Ares, Schilddurchbohrer, fing an und ging zuerst los auf Athene, haltend die eherne Lanze, und sprach die gehässigen Worte: Was wieder, Hundsfliege, treibst du die Götter im Streit aneinander mit unersättlicher Frechheit, gehetzt von großem Verlangen? Oder weißt du nicht mehr, wie du Tydeus' Sohn Diomedes antriebst, mich zu verwunden, und selbst ganz ersichtlich die Lanze nahmst und gegen mich stießest, die schöne Haut mir zerreißend? Drum wirst du jetzt, denk ich, büßen für alles, was du mir antatst. Sprach's und stieß auf die Ägis, die reich mit Quasten besetzte, schreckliche, die selbst der Blitz des Zeus nicht könnte bezwingen, auf die stieß mit der Lanze der mordbesudelte Ares. Die wich zurück und ergriff einen Stein mit der kräftigen Rechten, der in der Ebene lag, einen schwarzen, gezackten und großen, den die Männer der Vorzeit gesetzt als Grenze des Pfluglands, traf damit Ares den Wilden im Nacken und löst ihm die Glieder. Und sieben Morgen nahm ein er im Fall und bestaubte die Haare, und ihn umklirrten die Waffen. Da lachte Pallas Athene, und frohlockend sprach sie zu ihm die gefiederten Worte: Kindskopf, du hast wohl noch niemals bedacht, um wie viel es besser ich mich rühme zu sein, dass an Kampfkraft du dich mir gleichstellst. So magst du jetzt wohl gänzlich der Mutter Verwünschungen büßen, die dir zürnend nun Böses ersinnt, weil du die Achaier ließest im Stich und beistehst den übermütigen Troern. Also sprach sie und wandte ab die strahlenden Augen. Den aber nahm bei der Hand die Tochter des Zeus Aphrodite, führte den häufig Stöhnenden fort, der mit Mühe sich erholte. Als nun Hera sie sah, die Göttin mit schimmernden Armen, sprach sie sogleich zu Athene gewandt die gefiederten Worte: Siehe nur, Atrytone, des ägistragenden Zeus Kind, da führt die Hundsfliege wieder den männervertilgenden Ares aus dem feindlichen Kampf durchs Gedränge. Los denn, verfolg sie! Sprach's Und Athene setzte ihr nach und freute sich innig und ging gegen sie los und stieß mit kräftiger Hand sie gegen die Brust. Der lösten im Nu sich das Herz und die Knie. Und so lagen sie beide da auf der nährenden Erde. Aber Athene frohlockte und sprach die gefiederten Worte: »So soll's jetzt allen ergehen, so viele den Troern da helfen, wenn sie kämpfen mit den panzerbewehrten Argeiern, ebenso trotzig, kühn und beharrlich, wie hier Aphrodite Ares zu Hilfe kam, meiner Angriffslust zu begegnen. Ja, dann hätten wir sicherlich längst den Krieg schon beendet und die Stadtburg Trojas zerstört, die trefflich gebaute.« Sprach's, und da lächelte Hera, die Göttin, die weiß an den Armen. Doch zu Apollon sprach der mächtige Erdenerschüttrer: »Phoibos, was stehen wir denn noch fern voneinander? Nicht schickt sich's, wo doch die andern begannen. O Schande, wollten wir kampflos gehen zum Olympos, zum Haus des Zeus mit der ehernen Schwelle. Fange doch an! Du bist von Geburt ja der Jüngere. Für mich wär's unangemessen, weil älter ich bin und deswegen auch mehr weiß. Narr, wie gedankenlos nur dein Herz ist. Und nicht einmal daran denkst du, was alles wir beide Schlimmes erlitten um Troja. Wir von den Göttern allein, als Laomedon, dem Stolzen, wir auf Befehl des Zeus Knechte stienten über ein Jahr hin um vereinbarten Lohn. Und er befahl und gab Weisung. Ja, da erbaute den Troern ich rings um die Stadt eine Mauer, eine breite, sehr schöne, dass uneinnehmbar die Stadt sei. Phoibos, und du hast gehütet das Hornvieh mit schleppenden Schritten in den Tälern des schluchtenreichen und waldigen Ida. Aber sobald nun des Lohnes Erfüllung die freudreichen Horen hatten gebracht, da versagte gewaltsam der schreckliche König uns den gesamten Lohn und schickte uns fort unter Drohung, drohte er doch, uns die Füße zusammenzubinden und Hände und uns zu verkaufen nach weit entlegenen Inseln, ja sogar mit dem Erz uns abzuschälen die Ohren. Wir aber gingen wieder zurück mit grimmigem Herzen, zürnend wegen des Lohnes, den er versprach, doch nicht zahlte. Dessen Völkern erweist du jetzt Gunst, statt an unserer Seite zu versuchen, dass die stolzen Troer zugrund gehen, elend sinkend ins Knie, samt Kindern und achtbaren Frauen. Zu ihm sagte der Herrscher, der Fernhintreffer Apollon: »Erdenerschüttrer, du nennst mich wohl nicht mehr recht bei Verstande. Wollt ich mit dir um sterblicher Willen im Kampfe mich messen, jener Elenden, die den Blättern der Bäume vergleichbar einmal voll feuriger Kraft sind, die Frucht des Ackers verzehrend, dann aber wieder entschwinden, entseelt? Nein! Lass uns aufs Schnellste Schluss machen mit dem Kampf. Die sollen selber sich streiten.« Also sprach er und wandte sich ab. Er scheute sich nämlich mit seines Vaters Bruder, sich anzulegen im Kampfe. Aber die Schwester schalt ihn heftig, die Herrin der Tiere, Artemis, Wälder durchstreifend, und sprach die gehässigen Worte: »Wirklich, du fliehst fernhin, Treffer, und hast Poseidon den ganzen Sieg überlassen und unverdienten Ruhm ihm gegeben? Narr, wozu nur trägst du den Bogen so sinnlos, so nutzlos? Nicht mehr will ich jetzt hören in den Hallen des Vaters, dass du dich rühmst wie bisher im Kreis der unsterblichen Götter, gegen Poseidon gewaltsam anzutreten im Kampfe.« Sprach's, ihr erwiderte nichts, der Fernhintreffer Apollon. Aber die achtbare Gattin des Zeus erzürnte sich heftig und zog über die Pfeilschützin her mit gehässigen Worten: »Wie, Du gedenkst jetzt, schamlose Hündin, mir selber zu trotzen? Schwierig ist es für dich, mit mir an Kraft dich zu messen, wenn du den Bogen auch trägst, da dich zur Löwin den Frauen Zeus hat gemacht und dir gab zu töten, welche du möchtest? Sicher ist's besser für dich, in den Bergen wild zu erlegen und wilde Hirsche, als mit Kraft gegen Stärkere zu kämpfen. Willst du aber vom Krieg erfahren, dass gut du es wissest, wie viel stärker ich bin, wenn du an Kraft dich mir gleichstellst, sprach's und ergriff mit der linken ihr beide Händ an der Wurzel, nahm mit der rechten ihr von den Schultern Bogen samt Köcher, schlug ihr damit um die Ohren, lächelnd. Die drehte und wand sich hin und her, und die schnellen Pfeile entfielen dem Köcher. Weinend floh unter ihr weg die Göttin gleich einer Taube, die vom Habicht gejagt hineinfliegt in einen hohlen Felsen, ein Felsloch. Nicht war ihr bestimmt, gefangen zu werden. Also entfloh sie weinend und ließ zurück dort den Bogen. Aber zu Leto sprach der Geleiter, der Töter des Argos: Leto, gewiss kämpfe ich nicht mit dir, denn es wäre bedenklich, mit den Frauen des wolkenballenden Zeus sich zu prügeln. Nein, rühm dich nur nach Herzenslust vor den ewigen Göttern, dass du mich selber besiegt hast mit roher Gewalt und Stärke. Sprach's, und Leto las auf den gekrümmten Bogen samt Pfeilen, welche hierhin und dorthin gefallen im Wirbel des Staubes. Als sie den Bogen gefasst ihrer Tochter, kehrte zurück sie. Die aber kam zum Olympos, zum Haus des Zeus mit der ehernen Schwelle, und weinend setzte sie sich auf die Knie des Vaters, und um sie zitterte rings das ambrosische Kleid. Und der Vater zog sie an sich, der Kronide, lachte vergnüglich und fragte: Wer hat dir solches getan, liebes Kind von den Himmelsbewohnern, grundlos, als hättest du Schlimmes vor aller Augen verbrochen? Da sprach zu ihm die lärmende Göttin, die Stirnband geschmückte: Deine Gattin, o Vater, schlug mich, Hera mit weißen Armen, von der den Unsterblichen Streit und Hader stets herrührt. So also sprachen sie denn dergleichen untereinander, während Apollon tauchte in Pergamos heiligen Tempel, ernstlich besorgt um die Mauer der wohlerrichteten Stadtburg, dass sie die Danaer heute noch gegen das Schicksal zerstörten. Doch zum Olympos gingen die anderen ewigen Götter, grollend die einen, die anderen siegesstolz triumphierend, setzten sich dann zum Vater, dem Schwarzumwölkten. Achilleus fällte indessen die Troer selbst wie die einhufgen Pferde, und wie wenn Rauch aufwallt und zum weiten Himmel emporsteigt aus einer brennenden Stadt, geschürt von göttlichem Ingrimm und allen schafft er Nöte und vielen bereiteter Trauer, also schuf Achilleus den Troern Nöte und Trauer. Aber der greise Priamos stand auf dem göttlichen Turme und bemerkte den ungeheuren Achilleus. Die Troer flohen jäh vor ihm in Panik dahin und keinerlei Kampfgeist zeigte sich. Klagend stieg er vom Turme herunter zur Erde und trieb an bei der Mauer die ruhmreichen Wächter des Tores: Öffnet die Flügel des Tors und haltet sie fest, bis die Mannen flüchtend erreichen die Stadt, denn wahrhaftig nah ist Achilleus, dort wild sie jagend. Jetzt wird sich, denk ich, Schlimmes ereignen. Atmen sie dann aber auf, hineingedrängt in die Mauer, legt die Flügel des Tors wieder vor, die verlässlich gefügten, fürcht ich doch, der verheerende Mann springt uns in die Mauer. Sprach es, Die öffneten gleich das Tor und lösten die Riegel, und die Öffnung des Tors brachte Rettung. Aber Apollon sprang hinaus, ihm entgegen, den Troern das Unheil zu wehren. Die flohen grad auf die Stadt zu und ihre ragende Mauer, ausgetrocknet vor Durst und mit Staub bedeckt aus der Ebene. Der aber setzte wild nach mit der Lanze, denn allzeit beherrschte ihm starke Kampfwut sein Herz und er strebte, Ruhm zu gewinnen. Da hätten Troja mit seinen hohen Toren Achaias Söhne erobert, hätte Apollon nicht den Agenor, Sohn des Antenor, gespornt, den tadelfreien und starken. Ihm goss er Kühnheit ins Herz und stellte sich neben ihn selber, dass er von ihm abwehre, des Todes erdrückende Kehren, an die Eiche gelehnt, gehüllt in mächtigen Nebel. Doch wie Agenor Achilleus bemerkte, den Städtezerstörer, blieb er stehen und stark wogte das Herz dem wartenden Manne. Aufgebracht sagte er dazu seinem mutigen Herzen: Wehe mir, wenn ich jetzt vor dem starken Achilleus entfliehe, dorthin, wo auch die anderen schon verängstigt sich drängen, wird er mich trotzdem ergreifen und mich dann köpfen, den Feigling. Lasse ich diese dagegen in wilder Flucht vor Achilleus dem Peliden entfliehen und flüchte zu Fuß von der Mauer anderswohin zur ilischen Ebene, bis ich gelange zu den Tälern des Ida und dort ins Unterholz tauche. Abends könnte ich dann, nachdem ich im Flusse gebadet und den Schweiß mir gekühlt, zurück nach Ilios kehren. Aber warum gehen mir durch den Kopf denn solche Gedanken? Dass er mich nur nicht bemerkt, enteil von der Stadt ich zur Ebene und mich dann packt, hinterher mir jagend mit hurtgen Füßen. Unmöglich wäre es dann zu entrinnen dem Tod und den Kehren. Allzu stark ist er nämlich vor allen anderen Menschen. Wenn ich jedoch vorn vor der Stadt entgegen ihm gehe, denn auch sein Leib ist sicher vom scharfen Erze verwundbar und ein einziges Leben in ihm. Es sagen die Menschen, sterblich sei er, doch Kampfruhm verleiht ihm Zeus, der Kronide. Sprach's und wartete auf Achilleus, geduckt. Und es drängte in ihm sein tapferes Herz, den Streit zu wagen, zu kämpfen. So wie ein Panther aus dem tiefen Gehölz seines Lagers einem Mann, einem Jäger entgegengeht und im Mute nicht sich fürchtet, nicht zittert, hört er das Bellen der Hunde, kommt ihm auch jener zuvor durch Hieb oder Wurf ihn verwundend, gibt er, auch vom Speer durchbohrt, nicht auf seine Kampfkraft, bis über jenen er herfällt oder selber erlegt wird. So wollte auch der edle Agenor des stolzen Antenor Sohn nicht fliehen, ehe er sich versucht an Achilleus, sondern er hielt vor sich den Schild, den gleichmäßig runden, zielte auf ihn mit der Lanze und schrie mit mächtiger Stimme: »Ja, da hast du, Achilleus, Strahlender, wohl sehr gehofft schon, an diesem Tag zu zerstören die Stadt der mutvollen Tor, ja, noch gilt es viele Schmerzen, um sie zu erdulden, denn in ihr drinnen sind wir noch viele streitbare Männer, die wir zum Schutz der eigenen Eltern, der Frauen und Söhne Ilios schirmen, doch du wirst hier dein Schicksal erfüllen, so entsetzlich du bist und ein unerschrockener Krieger«, sprach es und sandte den scharfen Speer aus der wuchtigen Hand fort und traf das Schienbein unter dem Knie und verfehlte das Ziel nicht, und die Beinschiene rings darum aus Zinn frisch geformtem klirrte entsetzlich, doch prallte das Erz vom Getroffenen wieder ab und drang nicht durch, gehemmt durch die Gabe des Gottes. Peleus Sohn aber stürmte dem göttergleichen Agenor draufhin entgegen, doch ließ nicht Ruhm ihn gewinnen Apollon, sondern entraffte jenen, in dichten Nebel ihn hüllend, und ließ ungefährdet ihn dann aus dem Kampf sich zurückziehen. Er aber hielt den Peliden vom Kriegsvolk fern durch ein Trugspiel, denn der Fernhintreffer trat, Agenor in allem gleichend, ihm in den Weg, und der stürmte ihm nach, ihn verfolgend. Während er den durch die Weizen tragende Flur hin verfolgte, lenkend ihn gegen den Fluss, zu Skamandros wirbelnder Tiefe, wenig der Gott nur voraus, es betörte mit List ihn Apollon, so daß er hoffte, ihn jeden Moment erhaschen zu können, kamen derweil die anderen Troer, fliehend in Scharen, heilfroh hin zu der Burg, und voll war die Stadt vom Gedränge. Aber sie getrauten sich nicht, vor der Stadt und der Mauer aufeinander zu warten und zu sehen, wer entronnen und wer gefallen im Kampf. Sie ergossen hinein in die Stadt sich, heilfroh, wen immer von ihnen Füße und Knie gerettet.